Butter in der Mente. Bei Hof hat man das noch nicht bemerkt. Aber in den Kaffeehäusern von Wien weiß das jeder. Was steht im Feuilleton? Wie schmeckt Tati Bouillon? Spielt irgendwer mit Miss Gard? Mein Gott, ist mir wieder fad. Unsere junge Kaiserin weint den ganzen Tag. Sie ist nicht mehr, seit sie ihr Kind verlor. Noch eine Melange. Schwanger ist sie wohl auch. Sie zeigt nicht mehr den Bauch. So lange wären wir schon den Erben für den Thron. Im Zirkus Renz war sie neulich zu Gast. Der Mutter des Kaisers hat's gar nicht gepasst. Na und wenn schon, wir sitzen im Kaffeehaus rum. Wissen alles und nichts. Hockende Abhänger, die alle Tempo schlagen die Zeit tot. Tag aus, Tag ein. Wieder ein Jahr vorbei. Das ist mir einerlei. Wir haben ein Konkordat. Wer spielt heute mit Miss Gard? Unser junger Kaiser zeigt nicht viel Geschick. Jedenfalls nicht in der Politik. Noch einen Likör. Der letzte Krieg um die Krim hat uns neutralisiert. Und jetzt ist Österreich politisch ganz isoliert. Frankreich, England, Russland stehen in einer Front. Und jetzt gibt es Krieg im Piemont. Brüder und Menschen, wir sitzen im Kaffeehaus rum und erwarten, wählen die Apokalypse. Diesmal war es ein Sohn, wer hätte es geglaubt? Mazel Tov. Und auch ihn hat man gleich der Mutter geraubt. Ich habe erfahren, sie mag die Magian. Denkt sie liberal, ist sie radikal, sie ist eine seltsame Frau. Na und bin schon gut für die Apokalypse. Als Rudolf zur Welt kam, hatte die Mutter im Wochenbett eine schreckliche Vision. Sie sah rote Fahnen, Massen von Menschen am Ballhausplatz mit Fäusten sie bedroht. Sie sah Barrikaden und darauf den eigenen Sohn als Führer der Revolution. Herrlich exzentrisch, schön dekadent. Österreich braucht jetzt ein Parlament. Nach uns denn schon.